So, schönen guten Abend. Es ist Dienstag, 20 Uhr. Wir haben den 16.8. Ich begrüße die Anwesenden sehr herzlich zur vorletzten Team-Polgef-Sitzung vor dem Bundesparteitag. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Wenn es auch noch nicht so viele sind, vielleicht kommt mir noch der eine oder andere nach. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mit den Präliminarien an. Ist jemand da, der freiwillig Protokoll macht? Machen wir es doch wie immer. Jeder schreibt es rein und wir kontrollieren und irgendeiner setzt sich nachher den Hut auf. Alles klar, dann machen wir das so. Dann eröffne ich jetzt mal die Sitzung um 20 Uhr. Protokoll machen alle, Moderation mache heute ich, weil Geoffrey heute nicht kann. Aufzeichnung habe ich schon eine angeworfen, wenn noch jemand so freundlich wäre, für den Fall, dass mir hier irgendwie was in den Dutt geht, wäre das nicht schlecht. Und dann geht's mal los. Gibt's irgendwas Organisatorisches? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Gut, dann fangen wir mit den laufenden Projekten an. Bundesweite Themenwochen, da hat offensichtlich Olaf was reingeschrieben. Olaf, bitte. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Es geht um die Themenwochen mit dem schönen Oberbegriff digitale Infrastrukturen. Wir haben ja die Teilbereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung, dann Sicherheit in der digitalen Welt und als drittes digitale Grundrechte und Datenschutz. Ich habe in Zeile 65 mal den Link zum PDF gepostet. Bitte schaut euch das an. Kommt bitte am Donnerstag, also jetzt kommenden Donnerstag, 18.8. um 21 Uhr in den Dicken Engel. Wir besprechen dort die Logfiles. Sie sind bereits in der Druckphase, werden über den P-Shop dann bestellbar sein. Zum Bundesparteitag werden wir 3000 Stück vorrätig haben und mitbringen. Und die Aktionswoche wird dann im Zeitraum vom 3. bis zum 10. September sein. Bitte kommuniziert in die KVs hinein, dass sie ihre Aktivitäten auf diesen Zeitraum fokussieren. Das heißt nicht, dass sie vorher und nachher nicht auch was machen können. Aber wir wollen versuchen, eben eine Aktionswoche eben auch nach dem Namen her durchzuführen. Das heißt also im Zeitraum vom 3. bis 10. September. Wenn es Fragen gibt, dann einfach stellen. Danke. Ja, erstmal Dankeschön an dich, Olaf. Und dann meine Frage an die Allgemeinheit. Habt ihr da noch Fragen zu? Das sieht nicht danach aus. Dann ist das nächste der Freiheitsserver. Manfred, weißt du da was drüber? Der ist offensichtlich nicht am Telefon, dann fragen wir ihn nachher, wenn er wieder da ist. Helft mir mal dran denken. Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Ist jemand da, der dazu was sagen möchte? Das ist wohl auch nicht der Fall. Ja, Wahlkampf Berlin, da steht so einiges drin. Möchte das jemand vorstellen oder soll ich? Ja, ich habe das mal reingeschrieben. Heute bzw. gestern kam eine E-Mail von Jazz aus Berlin an alle Vorstände. Die habt ihr möglicherweise gesehen. Falls nicht, hier nochmal die Details. Wenn jemand zur Unterstützung nach Berlin fahren möchte, der findet hier ab Zeile jetzt 75 alles Wichtige. Die Unterbringung von wann bis wann, wie viele Personen wie untergebracht werden können. Danke an dieser Stelle an Jazz, aber ich habe es nochmal reingepostet, falls ihr es übersehen haben solltet. Okay, vielen Dank, Olaf. Ja, dann sind wir auch schon beim Wahlkampf Niedersachsen. Da scheint heute auch niemand da zu sein. Oder Michael, weißt du was? Moin. Nein, ich bin da überhaupt nicht informiert, weil wir hier in der Region auch nicht antreten als Partei. Ja gut, dann nehmen wir einfach an, dass dort Dinge getan werden. Projektgruppe Wahlkampfanalyse, ist jemand da, der dort teilnimmt? dann tun die wohl auch Dinge. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin und zack sind wir bei den Holgef-Berichten. Da fange ich mal an. Christos, ihr werdet es nicht glauben, macht Urlaub und das wurde auch Zeit. Der erholt sich also hoffentlich nachhaltig in Griechenland im Moment und ist mit seinen Kindern auch dort. Ja, was ich bin, ich habe das getan, was ich immer tue, ein bisschen Mails beantwortet, Kramzeug, bisschen Orga-Zeugs. Ich habe jetzt auch Leute angeschrieben wegen Reden auf dem, also Redeslots auf dem Bundesparteitag. An dieser Stelle bitte auch nochmal kurz den Hinweis an die Damen und Herren aus den Landesverbänden. Wenn da jemand einen Redeslot möchte, bitte an den Protter wenden aus Hessen. Im Not- und Zweifelsfall auch an mich. Ja, und ansonsten ist auch nicht unmäßig viel los gewesen. Letzte Woche war ich krank. Was ich auf jeden Fall tue, ist ein bisschen die Werbetrommel rühren für die 1000 Stimmen gegen TTIP und CETA-Kampagne, die ich persönlich sehr schön finde, weil sie sich eben auch ganz gut eignet, mal an den an den Infoständen Dinge zu tun und den Leuten so ein bisschen mitmachen zu vermitteln. Ja, das war's dann von mir. Habt ihr Fragen? Kurze Ergänzung, Redeslot beim BPT kann auch bei mir gemacht werden. Ich mache eh das Backoffice und ich arbeite mit Potter ja zusammen. Ist ja nicht das Problem. Also ich könnte auch mir sagen. Okay, danke. Gut, dann gehen wir weiter zu Baden-Württemberg. Da scheint mir heute auch keiner da zu sein. Ist das richtig? Das ist wohl richtig. Das Wichtigste habe ich ja wohl auch gemacht mit der Promotion für die 1000 Stimmen. Okay, und dann sind wir auch schon bei Bayern. Olaf, bitteschön. Ja, danke. Wir haben eine parlamentarische Sommerpause, wie viele andere auch. Die letzte Woche war recht kurz, weil wir gestern auch fast bayernweit einen Feiertag hatten. Das heißt, es passiert nicht allzu viel, wenn man nicht gerade fokussiert ist auf die Bundesebene, de Maizière und Maas und wie sie alle heißen. Wir bereiten uns derweil auf den Bundesparteitag vor, auf den Landesparteitag mit der Neuwahl des Landesvorstandes und mit der Aufstellungsversammlung. Wir haben auch Aufstellungsversammlungen schon angekündigt in den KVs in Bayern. Ansonsten läuft unsere Kampagne Wie digital ist deine Gemeinde und die Termine, die für uns relevant sind, die habe ich wieder ab Zeile 100 reingeschrieben. Wenn es einfach Fragen gibt, es läuft im Moment nicht so viel, weil viele auch in den Biergärten rumhängen, dann einfach stellen. Ja, ich wüsste ganz gerne den Stand der Dinge mit der Kampagne Wie fit ist deine Gemeinde? Wie sehen die Rückmeldungen denn aus? Wie weit kommt ihr denn da dabei? Ja, die Kampagne wird natürlich geführt von Dietmar Hölscher. Dietmar Hölscher wäre an dieser Stelle der richtige Ansprechpartner, um ins Detail zu gehen. Ansonsten ist sie relativ mau. Das kommt vielleicht vom Konstrukt her. Es kommt vielleicht auch dadurch, dass viele Piraten es einfach nicht anklicken oder mitmachen. Warum haben wir das überhaupt initiiert? Die digitalen Infrastrukturen sind das eine, was wir bei den Themenwochen behandeln. Was wir aber abfragen wollen durch unsere Kampagne ist, ob diejenigen, die davon Nutznießen sollen, durch den Breitbandausbau beispielsweise, ob das bei denen auch ankommt. Das heißt also, wie fit ist die Kommune, die Stadt, die kreisfreie Stadt in der Umsetzung der Möglichkeiten, die etwa geboten werden in Bayern. Da gibt es ein Millionenprogramm zum Ausbau des Breitbandes in den Kommunen. Wie fit ist die Kommune derzeit aus der Sicht der Nutznießer, der angeblichen Zielgruppen, Was kann man beispielsweise als Landwirt damit machen, wenn man 50 Mbit Breitband hat oder vielleicht 150 angeboten bekommt oder aber ein Drittanbieter verspricht, bis zu 300 Mbit anzubieten? Das wird dadurch abgefragt, aber der Rücklauf ist aus meiner Sicht, das was ich weiß, ziemlich mau. Okay, vielen, vielen Dank. Dann haben wir jetzt als nächstes, ich mache einfach mal einen Rundruf, wer da ist, schreit hier. Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg. Ist da jemand da? Sie alle tun Dinge. Dann ist jetzt der Michael dran, Kittlaus, Hessen. Ja. Also wir hatten jetzt am Wochenende unser Sommerfest vom LV, war gut besucht. Leider nur einer vom Bundesvorstand da, aber gut, kann man nichts machen. Wir bereiten uns vor auf die TTIP-Demo, die ja am 17. nächsten Monat stattfindet für Frankfurt. Dann fangen wir an, die AV zu organisieren für die Bundestagswahl, die vom Land wird am 21., 22. Januar stattfinden, also relativ spät. Ja, Vorbereitungen für den Landesparteitag, den wir im Oktober haben. Und wir haben jetzt endlich, hoffe ich doch, dass wir das morgen beschließen, eine neue Räumlichkeiten, die wir als Landesgeschäftsstelle nutzen. Da haben wir ja jetzt, sind wir ja seit fast einem Jahr dran am Suchen mit den verschiedenen Rückschlägen. Ansonsten das allgemeine Tagesgeschäft und Vorbereitung auf den BPT halt. Okay, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Michael? Noch. Ich habe noch eine kleine Bemerkung zur Bundestagswahl. In Hessen liegen die Formulare ohne Datum für die Bundestagswahl schon auf dem Server. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Bundesländern ist. Können also schon runtergeladen werden. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen anfangen, schon Unterschriften zu sammeln, falls wir nirgendwo mehr einziehen, dass wir da schon mal Unterschriften haben für die Liste und auch für die Direktkandidaten, weil wir ja zwar noch keine Erfahrung haben, aber steht ja mehr oder weniger fest, wer welchen Kreis übernimmt bei uns. Da können wir also schon mal anfangen mit Unterschriften sammeln, würde ich den anderen vielleicht auch mal ans Herz legen. Gerade für die Liste Zulassung Bundestagswahl. Ja, du, das würde ich jetzt im Moment aber noch für ein bisschen sehr früh halten, ganz ehrlich. Vor der AV würde ich es auch nicht machen. Jürgen meldet sich zu Wort. Michael, das geht überhaupt nicht. Du kannst erst dann Unterschriften sammeln, wenn die Kandidaten gewählt worden ist, wenn die AV ist, und brauchst vom Landeswahlleiter Unterschriftenblätter, die, wo der Kandidat drin steht, wo der Kreis drin steht und wo die Beglaubigung mit drin steht. Das ist völlig sinnlos, wenn du das vorher machst. Die liegen bei uns schon auf dem offiziellen Wahlserver des Landes, die sind ohne Datum. Ja, die sind blanko. Das ist das, was ihr zu AV ausfüllen müsst, dem Landeswahlleiter geben müsst und der gibt euch dann die Zettel zurück, diese Unterschriften, also diese Unterstützerunterschriftenzettel. Ja, für die Einzelkandidaten. Ich muss mir nochmal genau angucken. Also wie gesagt, ich plane also schon relativ früh mit den Unterschriften anzufangen, gerade aber auch was. Die schiebst du alle in die Tonne. Sorry. Auch ja. Für die Bundesliste. Ich glaube, für die Bundesliste. Alle. Ja. Ich glaube, wir kürzen das hier jetzt mal ab. Ich denke mal, auch Jürgen hat recht. Prüf's auf jeden Fall bitte nochmal ganz genau, Michael, bevor du da anfängst, tatsächlich für die Tonne zu sammeln, weil wenn die Leute dann zweimal unterschreiben sollen, dann gucken sie auch, wie die Kühe, wenn es dann. Jo. Okay, gut. Weitere Fragen an Hessen? Wohl nicht. So, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Ist da jemand da? Weder noch, die tun Dinge. Für Nordrhein-Westfalen ist ja Manfred da. Bist du inzwischen bei uns, Manfred? Mir will scheinen das nicht, dann stellen wir das mal zurück. Und schon sind wir in Rheinland-Pfalz. Jürgen. Schönen guten Abend. Bei uns eigentlich das Hauptthema auch zurzeit. Bundestagswahlen, wir bereiten uns davor, hatten gestern die erste AG-Wahlen-Mumble, wo man langsam erstmal warm werden muss wieder. Dann gleichzeitig schreiben wir ein Barcamp aus und auch die AV für die Landesliste irgendwann im Oktober oder Anfang November. Und Direktkandidaten sollen in den einzelnen Kreisen sollen sich vorher, wenn es geht, vorher wählen lassen oder vorher aufstellen, damit man vielleicht die Landesliste mit Direktkandidaten auch ein bisschen koordinieren kann. Das war es eigentlich aus Rheinland-Pfalz. Ansonsten ist auch ein bisschen Sommerloch. Okay, danke schön. Hat jemand Fragen an Jürgen? Wohl weniger. Gut, ich mache jetzt einfach mal nochmal einen Sammelaufruf. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Ist da jemand da? Dann tun die allesamt Dinge und ich hoffe, sie tun sie im Freibad. Und wir sind bei den Themenbeauftragten. Da mache ich einfach dasselbe. Ich habe da Urheberrecht, Sozialpolitik, Gesundheit. Ist da jemand da? Das scheint auch nicht so zu sein. Dann sind wir auch schon bei Michael Berndt. Ja, aber viel habe ich auch nicht zu erzählen, weil wir haben halt auch in der Energiepolitik Sommerpause in Deutschland. Ab Freitag bin ich dann mit Annette ein Teilnehmer der Die Große Sommerschule, die im Rahmen des Klimacamps im Rheinland stattfindet. Thema natürlich Klimapolitik, Nachhaltigkeit, ein bisschen auch Energiepolitik. Ich hoffe, dass man sich dort auch mit NGOs weiter vernetzen kann. Mal schauen, wer letztlich alles da ist. Werden sicherlich 5 interessante Tage. Es geht bis Dienstag, wobei ich oder wir Dienstagabend um diese Zeit noch nicht zurück sein werden. Ich möchte mich dann also schon mal entschuldigen und abmelden für den nächsten Dienstagabend. Okay, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Michael? Das hört sich jetzt auch nicht gerade so an. So, dann nochmal ein Sammelaufruf. Landwirtschaft, Asylpolitik, Datenschutz, Queer. Heute niemand da. Gut, Michael, Bildung. Herr Kittler, sonst Telefon bitte. Ach so, ja, ich habe vergessen, Knopf zu drücken. Es hat sich nicht viel getan die Woche. Ich bereite ein Relive-Treffen vor auf dem BPT, neben dem BPT oder auf jeden Fall in dem Zeitraum. Und ansonsten ist es üblich halt. Okay, gut. Ist dann zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik jemand da? Nö, wohl nicht. Drogen- und Suchtpolitik, ich sehe den bestenfalls jetzt gerade nicht auf dem Server. Also wenn der da sein sollte, sag ihm doch bitte mal einer Bescheid, weil ich habe hier nur 2 Hände. Ansonsten kann man natürlich noch sagen, dass diese Hanfparade war. Jetzt in Berlin und dass die wohl auch sehr schön gelaufen ist. Da hoffe ich doch, dass wir von Andreas die Tage mal einen umfangreicheren Bericht bekommen. So, dann gucke ich gerade mal was. Gernot, du bist ja doch da. Ja, Namen zusammen, entschuldigt. Aber ich bin gerade erst zurückgekommen. Ich war noch in Andernach. Es geht ja um diese BGE-Veranstaltung und da machen wir nun hier kräftig Werbung. Denn wir wollen das schon erreichen, dass möglichst viele Leute zu dieser Veranstaltung kommen. Heute Nachmittag wieder rund mit meinem kleinen Handkarren und habe Handzettel verteilt. Und gut, ja, ich bin also wie gesagt gerade erst zurückgekommen. Also, worum es, ich wünsche mir ganz gerne von euch ein bisschen stärkere Unterstützung, dass ihr das auch auf Landesebene mal verbreitet, einen kleinen Blogartikel auf eurer Webseite bringt. Time Codex hatte mir schon versprochen, auf der Piraten-Webseite dazu was zu posten oder zu erstellen. Nochmal ganz kurz, es ist die überparteiliche Veranstaltung zum Grundeinkommen. Ich glaube, es ist überhaupt die erste überparteiliche Veranstaltung in Deutschland, dass drei Parteien sich zusammenschließen, um die Leute gemeinsam zu einem politischen Thema aufzuklären. Also ich finde, das ist eine wirklich tolle Sache, was wir jetzt hier vorbereiten. Wir haben dazu auch eine Mitteilung rausgenommen und das werde ich alles noch hier in dem Top 3 Themenbeauftragte Berichte reinposten. Also wenn ihr einen Blogbeitrag schreiben wollt, könnt ihr gerne auf diese Pressemitteilung zurückgreifen. Ihr könnt auch mich persönlich nochmal dazu befragen. Dann habe ich gestern ein Hashtag erstellt unter dem Motto StayMob 200. Es geht mir darum, anders als beim Flashmob, eine Mobilität und eine Beweglichkeit zu zeigen, aber eben doch länger als nur einen paar Augenblicke. Und unter dem Hashtag poste ich alles, was zurzeit läuft. Also in dieser Kampagne, gestern hatte ich also diese Plakataktion gemacht. Ich habe dann überall in der Stadt Plakate aufgehängt, also vor dem Rathaus und dazu auch immer entsprechend eine bestimmte Notiz gemacht, also was das BGE für uns bedeuten könnte. Also wunderbar fand ich zum Beispiel vor der Kirche, habe ich geschrieben, BGE bedeutet Gleichteilen statt Almosen. Und ja, es wäre schön, wenn ihr da auf Twitter auf dieses Hashtag nochmal ein bisschen zurückkommt und das vielleicht auch noch ein bisschen postet. Ich habe das auch auf Facebook geteilt. Also was ich erreichen möchte, ist, dass möglichst viele Leute darüber informiert werden, was da momentan in Andernach läuft. Und wie gesagt, ich werde das, was ihr da erfahren könnt, auch mit den Bildern, die ich gemacht habe, alles noch hier in dieses Pad reinstellen und ihr könnt euch dann informieren. Dann noch kurz, ich habe das auch noch rein, es gibt am 22. einen Gastbeitrag in der BGE Mumble-Sitzung, da hat sich eine Privatperson gemeldet, der möchte uns gerne ein Finanzierungsmodell vorstellen, wie er das BGE finanzieren möchte und ich finde es immer ganz gut, wenn auch Nicht-Piraten die Piratenpartei als politische Plattform benutzen, um mit uns gemeinsam politische Ziele zu erreichen. So, das war's von mir. Wenn Fragen sind, dann gerne. Okay, vielen Dank, Gernot. Ja, habt ihr da noch Fragen an Gernot? Ja, ein, zwei. Das ist die Veranstaltung am 27.08. in Andernach, ne? Richtig, ja. Das BPT. Eine andere Frage. Was läuft denn außer BGE in der Sozialpolitik sonst noch? Ja, wir haben also als Schwerpunktthema das Rentenproblem und Altersarmut. Das wollten wir anpacken. Die letzte Mammelsitzung am Sonntag ist allerdings ausgefallen und zwar wegen der Kandidaten-Mammelsitzung. Danke. Okay, gibt's noch weitere Fragen? Gut, mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann nochmal, weil ich jetzt einfach den Überblick nicht mehr habe, wen oder was. Nee, wir waren eigentlich durch, ne? Mit den Themenbeauftragten. Ja, Input und aktuelle politische Lage. Gibt's da momentan was? Um ehrlich zu sein, ich persönlich bin momentan so ein bisschen, wie soll ich das jetzt ausdrücken, verärgert bezüglich unseres wundervollen Bundesinnenministers. der ja wirklich originelle Ideen hat und von sich tut. Ich finde es übrigens gut, dass von den Bayern da auch mal zu dem gemeinsamen Vorstoß eine PM gekommen ist. Das fand ich sehr, sehr schick. Ansonsten finde ich so einiges im Moment an Besorgniserregendem, was mir so vor der Nase herläuft. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wichtig oder interessant ist eigentlich, dass man über relativ unbedeutende Dinge spricht, wie das Burka-Verbot, wie eine doppelte Staatsbürgerschaft und aber im Hintergrund diese Totalüberwachung lauert und diese Totalüberwachung völlig untergeht in den Medien, völlig untergeht bei Diskussionen und eigentlich auch völlig untergeht, ich sage einfach mal, in der GroKo, wahrscheinlich demnächst bei der SPD, da wird sich wieder um die doppelte Staatsbürgerschaft gestritten werden, da wird der denen auch entgegenkommen, der wird dem beim Burka-Verbot entgegenkommen und im Gegenzug wird diese Totalüberwachung durchgesetzt und das ist eigentlich das große Problem, was ich sehe, dass die Gesellschaft sich einfach um Kleinigkeiten, das sind für mich Kleinigkeiten in dem Moment erstmal, sich um Kleinigkeiten kümmert und das, was wirklich unser Leben für die Zukunft ausmacht, verändern kann, dass das völlig unter den Tisch fällt und dass auch bei den Medien völlig unter den Tisch fällt, obwohl gerade Journalisten, man sieht es ja jetzt in der Türkei, doch unter diesen Datensammelwut oder dieser Datensammelwut unter diesen Listen erstellen ziemlich zu leiden haben. Dankeschön. Ja, gibt es ansonsten noch Zusätzliches an Sachen zur aktuellen politischen Lage etc.? Also schließe mich dem, was Enavigo gerade gesagt hat, gerne an. Kann dazu nur sagen, ich habe das ja jetzt 2 Wochen sehr reduziert aus dem Ausland alles nur mitbekommen. Habe mich da mit einer Vielzahl von Leuten unterschiedlicher Nationalität unterhalten und das interessiert von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die aber alle unpolitisch waren, tatsächlich kein Schwein. Insofern hat Enavigo recht, aber ich denke, dass das vornehmlich natürlich an der medialen Aufbereitung liegt. Okay, gut. Jo, wo ich dich gerade am Rohr habe, Masch, erstmal vielen Dank fürs Eintragen deines Berichts. Was ich gerne wissen wollte, war, ob du was zum Freiheitsserver weißt. Nein, aber da hast du mich schon mal drauf angesprochen. Ich habe da aber gar keine Aktien drin. Ja, es ist nur, weil im Prinzip ist das ja inzwischen so Richtung Nordrhein-Westfalen gerutscht und Paki erzählt ab und zu mal was darüber. Von daher habe ich mir gedacht, frage ich dich einfach mal, vielleicht weißt du ja was, wenn nicht, denn nicht, das ist nicht so wild. Also okay. Ich habe mir die Protokolle der letzten Sitzungen, der letzten beiden, wo ich also Vorstandssitzung und Sprechstunde durchgelesen, da war nichts davon zu hören. Okay, danke schön. Ja, möchtest du zu deinem Bericht noch den einen oder anderen Takt sagen oder ist das so ausreichend, wie du es reingeschrieben hast? Das ist natürlich nicht ausreichend. Ich mache natürlich gerne noch für die tollen Piraten aus NRW so ein bisschen gute Stimmung. Es haben ja schon eine Vielzahl oder eine größere Zahl von NRWlern in Berlin mitgeholfen beim Wahlkampf. Ich hoffe, das geht so weiter, damit wir Berlin im September so richtig weit nach vorne bringen. Jo, das ist schön, das habe ich auch gesehen. Vielen Dank. Hat denn jemand von euch noch Fragen an Manfred? Mir bescheiden, dass das nicht der Fall ist. Und dann sehe ich, dass der Adam inzwischen auch da ist. Adam, möchtest du was erzählen oder reicht das, was du reingeschrieben hast? Das, was ich reingeschrieben habe, ist, glaube ich, recht eindeutig. Wir liegen halt hier in den letzten Zügen mit dem Wahlkampf, wie ihr alle seht. Wir machen Stände ohne Ende. Ich bin also praktisch in Person ziemlich viel unterwegs, weil ich halt Spitzenkandidat auf 3 Ebenen bin, beziehungsweise auf 2, Thomas auf der 3. Und dementsprechend sind wir also nur am Rotieren. Also jeden Tag unterwegs mit Flyern und mit Ständen und mit Möglichkeiten, den Leuten irgendwas in die Hand zu drücken und mit denen zu reden. Und wir haben zum Glück in unserem Stadtteil in Linden eine unheimliche Resonanz. Also sehr viel mehr, als ich je gedacht habe. Unheimlich positiv. Und es ist eigentlich richtig schön. Ich habe bis jetzt nur einmal so einen Spruch gehört, Piraten, sowas Rechtsradikales wollt ihr vertreten? Dann habe ich gedacht, der Junge hat wahrscheinlich irgendwie im falschen Film gewettet oder so. Aber egal. Was mich sonst im Moment sehr beschäftigt, auch so im Hintergrund, also jetzt nicht direkt piratenbezogen, es ist die Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer wieder. Es ist die absolute Hochzeit der Fluchtroute übers zentrale Mittelmeer von Libyen Richtung Sizilien. Es sind pro Tag um einiges mehr Leute, um ein Drittel mehr, wie mir meine Kontakte im Mittelmeer so mitteilen, jeden Tag an Flüchtlingen unterwegs, wie sie letztes Jahr zur gleichen Zeit waren. Und ich denke, dadurch, dass da unten die halbe europäische Seemacht stationiert ist inzwischen und Leute wie wahnsinnig aus dem Wasser ziehen, tun sie nämlich wirklich, nicht nur die zivilen Rettungsschiffe und die schaufelweise nach Sizilien kart, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf, denke ich, ist diese derzeitige, na, dieses Abwiegen, diese eher harmlosen Themen wie Burka, wo die meisten Leute gar nicht wissen, was das ist überhaupt, aber diese ganzen Diskussionen, die jetzt diese kleinen Stürme, diese winzigen Wasserglas einfach sehr beabsichtigt, um einfach bloß nicht jetzt vor den entscheidenden Wahlen irgendwie dieses Thema Flucht, Migration und diese Tausenden von Leuten, die jetzt jeden Tag durch Sizilien Richtung Norden strömen, das ist ganz böse zu sagen, Tagesthema werden zu lassen wieder, um halt nicht den ganzen Rechten wirklich Auftrieb zu geben und die Leute ein bisschen wegzubringen davon. Ich denke, das ist reine Taktik, also vor allen Dingen so Bundesregierung, die haben eine recht gute Presseabteilung und die kontrollieren das ziemlich direkt, so meiner Meinung nach. Okay, vielen Dank. Schreibst das unten noch so zumindest ein bisschen stichwortartig mit rein? Ja, gern. Bei Niedersachsen? Nee, bei aktuelle politische Lage. Okay, danke. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Sonst bin ich durch. Das hört sich nicht so an. Dann dir auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Eine Geschichte wüsste ich eigentlich trotzdem noch ganz gerne. Ihr habt Wahlkampf in Niedersachsen. Gibt es Orte, wo man helfen kann? Habt ihr irgendwo eine Übersicht, dass man sagt, okay, ich fahre sowieso nach, was weiß ich, hinter Kirchheim, Dingenskirchen und kann da im Wahlkampf helfen, dass die Leute da eventuell euch mal ein bisschen in die Seite treten. Ja, wir lassen uns sehr gerne in die Seite treten hier in Hannover, wenn wir die Stände machen an den Wochenenden. Da sind wir sehr beschäftigt im Moment. Also jeder, der Lust hat, Hannover zu besuchen, einmal Wochenende lang, ihr seid herzlich willkommen. Wir haben auch Übernachtungsmöglichkeiten, das wäre absolut kein Problem. Setzt euch einfach mit der LV in Verbindung und dann werden wir weiteres sagen. Ansonsten, was ich weitergeben kann, ist das Hameln. Ganz, ganz dringend Leute sucht. Die sind wirklich vollkünstlich, glaube ich, nur zu zweit oder zu dritter Zeit. Und die brauchen äußerst dringend Unterstützung da unten. Okay, das kann man dann ja auch mal so sagen. Schaue ich es mal auch ruhig über Twitter, dass wir es dann einfach über die diversen Piratenkanäle retweeten können. Genau, und ansonsten haben wir ja am übernächsten Wochenende die Möglichkeit, alle in Niedersachsen fleißig mitzuwirken. Ja, das ist sowieso unser erklärtes Ziel, ne? Gut, okay. Ihr werdet lachen, dann sind wir schon durch. Meine Güte, so ein bisschen Sommerpause ist eigentlich auch nicht schlecht. Hat noch irgendjemand was? Ich habe noch eine kleine Anekdote zu CETA und TTIP. Wir haben hier einen CDU-Bundestagsabgeordneten, der jetzt nach 3 Jahren sich hier in der Stadt als Bürgermeister bewirbt. So, dann macht man natürlich auch Stände und man kennt sich ja auch ein bisschen. Und ich bin dann mit Annette letztes Wochenende da an seinen Stand gegangen und dann kam er gleich freudestrahlend auf mich zu. Er selbst ist im Gesundheitsausschuss und sagte, ja, er würde jetzt auch gegen Mauern kämpfen, weil das, was mit TTIP geplant sei, sei ja, dass man die kommunalen Krankenhäuser aus dem Markt drängen möchte mit den Investoren, Schiedsgerichten. Und ja, und da wäre ja ganz unserer Meinung, und aber es sei eben schwierig und er hätte jetzt so die Probleme, die wir auch hätten, eben gegen Mauern und Windmühlen zu arbeiten. Jo, habe ich mir gedacht. Hättest eigentlich auch ein bisschen eher drauf kommen können. Aber immerhin CDU fängt anscheinend zumindest auf den unteren Ebenen auch an nachzudenken. Ja, bei mir denken sie über einen fahrscheinlosen, umlagefinanzierten ÖPNV nach, nachdem ich sie drauf gestoßen habe. Ich sage, das kommt auf jeden Fall von mir als Thema, Otto, und können wir darüber reden. Also, so schlimm sind die gar nicht. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay, dann würde ich sagen, ich mache den offiziellen Sack jetzt einfach mal zu und beende die Aufnahme, wenn es euch recht ist. Ja. Und man kann dann ja hinterher noch so ein bisschen weiter schnacken, aber ich glaube, so das Grobe haben wir durch. Und so ein bisschen Sommerpause steht uns ja eigentlich auch allen ganz gut zu Gesichte, ne? Gut, dann schließe ich diese Sitzung um 20 Uhr und 35 Minuten, bedanke mich bei allen Anwesenden, bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Vorbeikommen und mit reinlauschen. Ihr dürft aber auch dann immer ganz gerne mal ans Mikro kommen und was sagen, wenn ihr irgendwas habt. Ja, und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann kommenden Dienstag.